Claudius von Korns heitere Lesung. Unterhaltenen. Siehst du, wie ich das jetzt ohne größere Ausführungen und ohne Sexismus gemacht habe? Aber du setzt voraus, dass das die Leute unterhält. Ja, das macht es doch auch. Aber bestimmt stören sich auch viele daran. Also wir sind ja unbequem, wir ecken an. Aber die unterhalten wir ja auch auf eine Weise, vielleicht auf eine negative Weise. So wie diesen Film mit dem sein Gesicht nicht mehr bewegen können, den Sylvester Stallone jetzt noch. Nein, das unterhält mich im besten Sinne des Wortes. Aber der kann sein Gesicht nicht mehr bewegen. Na und deine Mutter auch nicht. Hör auf damit! Das ist hier nicht angebracht. So, also nochmal, liebe Unterhaltenen, wir melden uns nach längerer Pause wieder zurück. War eine Sommerpause, Urlaubspause und natürlich eine Pause, die der unmittelbar bevorstehenden Entwicklung eines nach immerhin 5 Folgen in kürzester Zeit ausgeschiedenen, wie geht der Satz weiter? Auf jeden Fall kurz vor Burnout. Ja, so ist es. Waren wir. Genau, und auch körperlich sehr angeschlagen, weil ich alt werde langsam. Also ich bin, du kannst das ja ruhig mal auf deine übliche charmante Weise kundtun. Alt? Ja, aber auch hier so. Ach so, ja, meine Mitlesostunde-Erzeugerin ist... auf, sagen wir es mal, auf dem absteigenden Ast. So, es genau. Wird nicht mehr besser. Ich habe meinen Zenit jetzt überschritten seit vor einem Jahr. Und jetzt geht es alles kaputt. Aber die akustische Entsprechung von Claudias Lebensperspektive ist im Grunde genommen... So ist es. Aber deswegen sind wir nicht hier. Wir sind hier, weil wir die Lesostunde weiterführen wollen. Und wir haben heute ein ganz besonderes Schmankerl. Nach unfassbar vielen Waschkörbeweise, wir haben das ja schon exemplifiziert, Waschkörbeweise Anfragen zum Thema Steiner, Waldorf-Steiner-Pädagogik-Sache. Mhm. Also vor allem Steiner. Und wir haben hier erstmals mit dem Input eines von unseren in die etwa 100 Millionen gehenden Fans. 100 Millionen tausend. Gehenden Inputs zu tun. Nämlich von unserem Stammhörer. Ich glaube, das Pseudonym Erik Danielski dürfen wir erwähnen, habe ich vorhin nachgelesen. Ist das das Pseudonym? Ja. Wenn das jetzt der richtige Name ist, was machen wir dann? Uns verstecken. Also auf jeden Fall der sehr nette Stammhörer Erik Danielski hat sich die enorme Mühe gemacht, ein Buch namens Ursprung des Menschen komplett einzuscannen. Das hat sogar noch einen Originalstempel von der Anthroposophischen Gesellschaft Arbeitszentrum Berlin und uns das als Datei zur Verfügung zu stellen. Und natürlich machen wir nichts lieber, als diese Datei jetzt zur Grundlage für die neue Folge der Lesostunde zu nehmen. Genau, das ist ein Vortrag, den Rudolf Steiner irgendwann mal gehalten hat. Wann? Das steht da bestimmt auch. 26. Februar 1912. Ah ja. Also schon über 100 Jahre her. Also ein Transkript. Genau. Das werden wir jetzt mal vorlesen und großen Spaß dabei haben, würde ich sagen. Ja, also schauen wir mal, was uns da geboten wird. Wie viele Seiten hat das ganze Ding? 22. Eigentlich können wir das ja komplett lesen. Nee, das können wir natürlich nicht. Doch. Nein. Wo geht's denn los? Da. Hatte nicht irgendwer ganz viel gescannt? Oder war das ist ziemlich viel. Ja, aber ich meine so hunderte Seiten oder so. Nein. Gut. Also irgendwer. Jedenfalls ist das Heft Nummer 102 für die Leute, die sich das selbst besorgen müssen unbedingt. Öffentliche Vorträge, bisher nie gedruckt. Rudolf Steiner, Heft Nummer 102. Mhm. Klappentext? Gibt es da irgendwo hinten einen? Vermutlich eher. Müssen wir mal gucken. Doch. Das ist, die öffentlichen Vorträge Rudolf Steiners sind auch heute die beste Einführung in die Geisteswissenschaft. Die beste von allen, wo geben tut. Und vor allem in die Geisteswissenschaft. Es gibt ja nur eine. Geisteswissenschaftologie. Die Geisteswissenschaftologie wäre ja die Wissenschaft von den Geisteswissenschaften. Das würde ja fast noch Sinn ergeben. Ach, dann eben die Geistologie. Also, die Begründer der Anthroposophie schildert, also der Begründer der Anthroposophie schildert allgemein verständlich seine eigene Erfahrung der geistigen Welt. Die ursprünglichen steinergetreuen Nachschriften erleichtern in ihrer Schlichtheit das Verständnis. Für uns dumme Normalbürger. Ja. Die geistige Welt ist doch auch was, was auf deinem Lieblingssender dauernd angesprochen wird. Was ist denn? Ach so, Astro TV, ja, das stimmt. Astro TV ist immer gut für eine kleine Trash-Kanonade, falls jemand zu viel Zeit hat. Kann ich nur empfehlen. Ich nicht. Ich find's Mist. Wie? Wieso? Ja, also einfach allein schon deshalb, weil ich eines Tages auf dem Sterbebett mir sagen werde, hätte ich doch in den 15 Minuten, in denen ich einem relativ überschminkten Transsexuellen beim Verhökern von schlecht bekrickelten Kieseln ich weiß zugeschaut nicht, was hätte. Du hast. Das klingt doch jetzt ziemlich witzig. Mal ein Buch gelesen oder was gegessen oder meinen Kopf auf den Tisch geschlagen oder irgend sowas, was gefurzt? Mehr bringt. Ja, das ist eher so dein Metier, aber. Hallo! Was denn? Unfassbar, was hier passiert, liebe Zuhörer. Unbeschreibliche Szenen bilden sich ab. Unglaublich. Spielen. Bilden sich bestimmt auch ab. So, hier ist so ein Vorwort. Wollen wir das lesen? Nö, oder? Von irgendwem. Doch, das ist immer gut. Machst du das, oder was? Ja, gut. Dann lese ich das mal eben vor. Achso, hier ist noch was. Das Ganze ist erschienen im Druck der GGP Media GmbH aus Pößneck. Was ist das? Pößneck. Mit Schaf S. Schön. Ja. Im Archiati Verlag. In Bad Liebenzell. Bad Liebenzell. Man kann auch eine Anfrage at archiati-verlag.de schicken. Erste Auflage 2012, hat. Falls man sonst nichts zu tun hat. Gut, also überschrieben steht das Ganze auch mit Inhalt, also vielleicht ist das so eine Art... Das hier ist das Inhaltsverzeichnis. Auf der nächsten Seite geht die Einleitung los. Ah. Gut, die einzelnen Kapitel haben relativ unsperrige Namen, sowas wie der Ursprung der Erde wird ebenfalls von vielen rein materialistisch gedacht, aber mit der Entstehung des Lebens tut sich der materialistisch Denkende schwer. Ja, griffig. So heißt dann ein Kapitel. Gut, kommen wir also zur Einleitung. Liebe Leserin, lieber Leser, dieser Vortrag gehört zu einer Reihe von öffentlichen, bisher nie gedruckten Vorträgen Rudolf Steiners. In den Rudolf-Steiner-Ausgaben des Archiati-Verlags liegen bereits folgende Titel vor. Was ist Anthroposophie? Gesundheit? Vielen Dank. Achso, das soziale, esoterische Christentum. Was? Nein, das soziale und das nächste ist esoterisches Christentum. Aber es könnte auch sein, dass es ein Druckfehler ist und dass es das soziale, esoterische Christentum heißt. Ja, ist nicht weniger plausibel. Wir sind davon überzeugt, dass diese öffentlichen, allgemeinverständlichen Vorträge des Schöpfers der Anthroposophie auch heute die am besten geeignete Einführung darstellen, weil Rudolf Steiner sie als seine unmittelbare geistige Erfahrung schildert. Wir sehen es als dringend notwendig an, durch solche einführenden Vorträge eine größere Verbreitung der Anthroposophie anzuregen. Ja, das ist sehr dringend notwendig. Der Archiati Verlag veröffentlicht seit 2004 Vorträge Rudolf Steiners. Er ist bemüht, das Wort Rudolf Steiners so getreu, wie man es heute kann, wiederzugeben. Ja, was soll sich daran geändert haben? So getreu, wie man es kann. Jetzt, wir müssen ja erstmal die Lese-Experience machen. Vielleicht haut Nein, ich meine, wenn man den aufgezeichnet hat, 1914 gab es ja wohl schon irgendwie Aufzeichnungsgeräte, oder nicht? Vielleicht haben wir das auch alles per Hand mitgeschrieben. Was denn für Aufzeichnungsgeräte? Ja, hier so mit die Kassetten. Ja, meine ich. So, bedingt, was, wo war ich? Also, ist ja wiederzugeben. Bedingt unter anderem durch den langjährigen Streit zwischen der Anthroposophischen Gesellschaft und der Rudolf Steiner Nachlassverwaltung sind in jüngster Zeit zahllose, darunter viele handgeschriebene Klartext-Nachschriften von Vorträgen Rudolf Steiners aus dem Archiv der Anthroposophischen Gesellschaft allgemein zugänglich gemacht worden. Viele von ihnen wurden vor dem Eindruck Erstdruck erstellt und lassen die Bemühungen erkennen, dem gesprochenen Wort nichts hinzuzufügen. Für den Erstdruck, der für die damaligen Theosophen bzw. Anthroposophen gedacht war, wurde in der Regel eine Bearbeitung vorgenommen, die diese ursprünglichen Vorlagen durch Erläuterungen stark erweitert und den Vorträgen zuweilen einen anderen Geist aufgeprägt hat. Das Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Anthroposoph und Theosoph? Ich weiß nicht, weißt du es? Also rein etymologisch? Ja, ist ja der Anthroposoph derjenige, der sich mit der Weisheit des Menschen befasst. Ist richtig. Und der Theosoph mit der Weisheit vom Leben J. Ist richtig. Ja. Aber in der Realität sitzen die wahrscheinlich beide da und halluzinieren und schreiben ihre verrückten Sachen auf. Oder hauen sich mit so lustigen Clownshämmern auf den Kopf in der Gummizelle. Ja, gegenseitig aber, oder? Ja, gegenseitig oder auch mal sich selber. Müssen die auch dann ganz große Schuhe anziehen? Wieso? Wegen Clown? Verstehe ich nicht. Ja, wenn die Clowns immer haben, dann sollten die auch so riesige Clownschuhe anziehen. Das wäre viel witziger. Dann musst du dem Klinikdirektor mal eine E-Mail schreiben. Das mache ich. Ja. Ja, diese Bearbeitung wurde über Jahrzehnte im Wesentlichen unverändert in der Rudolf Steiner Gesamtausgabe nachgedruckt und hat vielen Menschen die Lektüre und den Zugang zur Geisteswissenschaft erschwert. Oh, das ist eine Sauerei, hör mal. Steht wieder nicht zu welcher Geisteswissenschaft. Geisteswissenschaft, Geistologie. Dies gilt zum Teil auch für die späteren von Helene Fischer. Oh, Fink. Sag bloß, du kennst Helene Fischer. Nein. Gut. Stenografierten Vorträge, siehe auch Seite 70 die Vorträge von Rudolf Steiner. Mehr Informationen finden Sie unter anderem in Rudolf Steiner Menschwerdung, Wiedererkennung der Seele, Karma verstehen. In deren Rubrik zu dieser Ausgabe wird auch über die Art informiert, wie die erwähnten ursprünglichen Nachschriften an die Öffentlichkeit gelangt sind. Der hier gedruckte Vortrag ist repräsentativ für unzählige Vorträge, die in der Rudolf Steiner Gesamtausgabe enthalten sind. Es gibt eine kürzere, steinergetreue und eine wesentlich längere bearbeitete Fassung. Ich finde das ja immer, also bis auf wenige Ausnahmen ist ja so eine kranke Produktivität ein ziemlich sicheres Anzeichen für Crackpottery, finde ich. Was ist denn mit Stephen King? Ich sage ja, bis auf wenige Ausnahmen. Der ist ja jetzt kein Denker, der ist ja nur so ein Krickelpit, der da eben seine Geistergeschichten... Was mit deinem Freund vom Alpenparlament? Wie hieß der nochmal? Ich weiß nicht, ob der Norbert Knobloch viele Schriften verfasst hat. Aber es geht darum, dass ich finde, dass diese Leute, die überhaupt keine Zeit haben zu denken, weil die ganze Zeit nur Blätter vollschreiben. Also ich finde, das ist oft ein Anzeichen für Crackpottery, wenn man also nur so diesen aufgeblähte Sprache absondert und labert und das Ganze, das ist ja auch so ein Mittel der Obfuskation, dass man also alles zu schwallt, Word Salad produziert und also ein derartiges Gewirr von Begriffen und auch dann, die machen ja dann auch gerne selbst erfinden neue Bedeutungen für Begriffe. Das hat ja auch hier dieser Heidegger das gemacht. Das auch kann man nicht lesen, ganz grauenvoll. Aber das finde ich immer so ein Zeichen, dass man also das, eigentlich nichts zu sagen hat. Nee, wir sind ja konzise. Ist richtig. Von der Lesestunde gibt es gerade mal 5 Folgen. Da kann man von über Produktion ja nicht reden. Wer weiß, wie das noch weitergeht. Ich habe freie Energie erfunden übrigens. Im Zeitalter des Internets halten wir... Hallo? Ich habe freie Energie erfunden? Ja, da drüben. Im Zeitalter des Internets halten wir es für eine Missachtung der Menschenwürde, wenn ein Herausgeber... dem Leser nicht ermöglicht, durch freien Zugang zu allen Unterlagen sich ein eigenes Urteil über die Qualität seiner Leistung zu bilden. Ich persönlich hätte ja Folter... Mord, sowas wie den mutwillig versperrten Zugang zur Bildung für gegen die Menschenrechte gehalten. Aber so unterscheiden sich die Leute. Das Telefon klingelt. Ich gehe jetzt nicht ran. Gut, weil es ist nämlich für dich. Es ist immer für mich. Ja, wenn ein Herausgeber dem Leser nicht ermöglicht, durch freien Zugang zu allen Unterlagen sich ein eigenes Urteil über die Qualität seiner Leistung zu bilden. Nach Klärung der Rechtslage ist der Archiati-Verlag bemüht, durch Faksimiles, Textvergleiche und Verweise auf eine Website alle ihm zur Verfügung stehenden Unterlagen dem Leser wahrnehmbar zu machen. Wir finden es verantwortungslos, was im anthroposophischen Umfeld oft geschehen ist. Ein Urteil über unseren Verlag wird ungeprüft übernommen und weitergegeben. Dies erklärt Ihnen, warum wir uns entschlossen haben, diese kleine Probe unserer Arbeit anthroposophischen Einrichtungen ungebeten ins Haus zu schicken. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre. Ja, das PDF können wir uns sparen. Ja. Achso, das war übrigens die Frau Monika Grimm und Pietro Archiati. Das ist richtig. So, ja dann würde ich sagen, beginn doch mal mit dem Ursprung des Menschen. Genau. Ich bin jetzt quasi der Rudolf, der Rudi. Und wir befinden uns in München am 26. Februar 1912. Und es geht los. Meine sehr verehrten Anwesenden, wenn man ausgehend von dem Gesichtspunkt, der hier vertreten wird, an den Gegenstand der heutigen Betrachtung herangeht, so kommt man in eine merkwürdige Lage gegenüber dem, was über die wichtige Frage nach dem Ursprung des Menschen in der Form gedacht wird, in der man in der Gegenwart glaubt, nach den Ergebnissen der neueren Naturwissenschaft darüber denken zu müssen. Ach so. Und wer kann leugnen, dass alle, deren Errungenschaften Anspruch erheben, dort berücksichtigt zu werden, wo diese bedeutungsvolle Frage auftritt, ein Recht auf Mitsprache haben? Die meisten von denen, die sich berufsmäßig mit dieser Frage im Sinne der heutigen Naturwissenschaft befassen, werden den Eindruck haben, als ob alles, was hier vom Standpunkt der Geisteswissenschaft vorgebracht wird, den Anschauungen der Naturwissenschaft völlig zuwiderliefe. Bei einer solchen Frage schwebt immer das im Hintergrund, meine sehr verehrten Anwesenden, was die anlässlich meines letzten Hierseins gehaltenen Vorträge... Wie widerlegt man das? Okay, kann ich das gerade bitte wieder ausmachen? Danke. Was anlässlich meines letzten Hierseins gehaltenen Vorträge, die da heißen, wie widerlegt man Theosophie? Ach so, er hat Theosophie zu widerlegen. Und wie begründet man Theosophie am 8. und 10. Januar 1912 besonders hervorgehoben haben? Was kommt jetzt? Ich muss jetzt mal nachgucken, wie das eigentlich definiert ist, dieser Quatsch. Okay. Bei der Frage, die unserem heutigen Vortrag zugrunde liegt, muss sich die Geisteswissenschaft klar darüber sein, dass aus den Vorstellungen der Gegenwart heraus vieles gegen diese Geisteswissenschaft vorgebracht werden kann. Die ominöse Geisteswissenschaft. Niemand weiß genau, was gemeint ist. Daher wird es auch begreiflich erscheinen, dass mit dem heutigen Vortrag nur einige Anregungen gegeben werden können, die nicht darauf berechnet sind, bei jemandem, der mit der geisteswissenschaftlichen Anschauung noch unbekannt ist, eine andere Überzeugung hervorzurufen. Also ich würde sagen, ganz kurzer Einschub, Anthroposophie geht wirklich auf Steiner zurück. Das wird bezeichnet als spirituelle Weltanschauung, deren erklärtes Ziel es ist, den Menschen in einer Beziehung zum Übersinnlichen zu betrachten. Mhm. Und die Anthroposophie verbindet dabei Elemente des deutschen Idealismus, der Weltanschauung Goethes, der Gnosis, fernöstlicher Lehren sowie der naturwissenschaftlichen Erkenntnis ihrer Zeit. Und Theosophie im Gegensatz dazu ist eine Sammelbezeichnung für mystisch-religiöse und spekulativ-naturphilosophische Denkansätze, die die Welt pantheistisch als Entwicklung Gottes auffassen, alles Wirken direkt auf Gott beziehen und in dieser Verbindung Gott oder als das Göttliche auf einem Weg intuitiver Schauung unmittelbar zu erfahren trachten. Also wahrscheinlich ist die Theosophie älter als die Anthroposophie und das eine ist menschenzentriert und das andere ist götterzentriert und beides ist Schwachsinn. Das ist richtig. Was haben wir im Laufe der letzten Jahrzehnte in Bezug auf unser heutiges Thema erlebt? Immer mehr hat sich bei Naturwissenschaftlern die Anschauung festgesetzt, dass der Mensch seinen Ursprung von Geschöpfen genommen hat, die unter der Sphäre dessen stehen, was der heutige Mensch die Sphäre seiner Bildung, seiner Kultur und seiner ganzen Betätigung nennt. Das sonst sehr fruchtbare Prinzip der Entwicklung hat dahin geführt, anzunehmen, dass auf der Erde aus einfach gearteten Lebensformen, denen die heute noch lebenden einfachen Formen ähnlich sind, sich durch langsame Entwicklung der körperlichen Formen bis hinauf zu den höchsten Formen der Tierwelt herausgebildet haben. Was für eine lächerliche Vorstellung. Was? Evolution. Ach so. Das ist ja längst widerlegt. Ja, das stimmt. Das war ja das fliegende Spaghetti-Monster oder so. Was? Mit den Geschöpfen, die wo komplizierter werden. Nein, nein, das war der liebe Gott. Er hat das in 6 Tagen geschaffen und am 7. Tage hat er sich selber einen guten Mann sein lassen und ist im Prinzip flippern gegangen. Oh, aber flippern ist schon auch cool. Das würde ich auch machen. Du stehst ja auch auf die Flippers. Ja, das stimmt. Aber auf meinem alten Rechner, ich glaube, das war noch Windows 98, gab es so ein Spiel, wo du flippern konntest. 3D-Flipper. Das habe ich total gern gemacht. Wir schweifen ab. Durch immer weiter fortschreitende Bildung, durch Komplikation, Klammer auf, Differenzierung, Klammer zu, der Kräfte der niedrigen Reiche, sei aus den früheren Tieren endlich der Mensch hervorgetreten. Es gibt eine solche Überzeugung in weiten Kreisen, in denen man jeden für zurückgeblieben hält, der damit nicht übereinstimmt. Ja, pretty much. Die Naturforscher, die sich dazu berufen gefühlt haben, anhand ihrer Forschungsergebnisse die Weltreize zu erläutern, die Schweine, haben die physische Gestalt und die äußeren Lebensverhältnisse des Menschen als Komplikation aus den Kräften dargestellt, die auch schon in der unter dem Menschen stehenden Tieren herrschen. Sie fanden da Verhältnisse ähnlich denen von noch niedrigeren Tieren, sodass sie dazu kamen, die zum Menschen führenden Verhältnisse aus denen der niedrigsten Lebewesen herzuleiten. Nicht nur auf diesem äußerlichen Gebiet hat sich eine solche Überzeugung festgesetzt, sondern auch auf anderen Gebieten. Auch die höheren intellektuellen Kräfte, die ästhetische Anschauung, die moralischen Impulse des Menschen sieht man in ihrer mannigfaltigen Ausgestaltung als etwas an, was man auch im Tierreich in einfacheren Formen antrifft, sodass man dort Vorstufen sieht. Woher hat er denn niedrigere? Woran macht er denn fest, was eine niedrigere Lebensform ist? Ich weiß nicht, der hatte ja auch so eine Nazimeise, also so braunes Gedankengut. Warum guckst du mich so komisch an? Ich wollte nur gucken, ob du einen Schlaganfall hattest. Warum? Weil du dein Gesicht entgleist. Nein. Ah. Jedenfalls, hat er das mal erklärt, was jetzt eine niedrigere Lebensform sein soll? Bis jetzt noch nicht. Ich kenne mich mit dem noch auch nicht aus. Nein, aber da wird ja die ganze Zeit davon geredet. Ja, ich finde das immer problematisch, diese Auffassung, dass es also höhere und niedrigere. Wer soll das definiert? Wer definiert das? Wer bestimmt das? Ich weiß es doch auch nicht. Vielleicht der Präsident. Okay. Demgemäß ist der Mensch auch als moralisches, intellektuelles und ästhetisches Wesen durch Komplikationen aus niedrigeren Lebewesen hervorgegangen. Ja. Gegenüber den sorgfältig ermittelten Ergebnissen der Naturwissenschaft ist es heute sehr schwierig, mit einer anderen Anschauung aufzutreten. Es muss zugegeben werden, dass die Geisteswissenschaft in einer sonderbaren Lage ist, wenn sie die Errungenschaften der Naturwissenschaft zusammen mit dem auf sich wirken lässt, was eine dilettantische Theosophie darüber als Meinung vorbringt. Also dieses niedrigere, jetzt hat er gesagt, dass der Mensch das höhere Lebewesen ist, das sich aus niedrigeren Lebewesen entwickelt hat. Das bedeutet also, dass seiner Meinung nach dieser Prozess, ich weiß nicht, ob er ihn als Evolution bezeichnet, in eine Richtung von niedriger zu höher geht, was also schon mal grundfalsch und also unrettbar falsch ist, also, weil das impliziert, dass es eine Richtung gibt und ein Ziel vor allem, das am Ende mit dem Menschen identisch wäre oder ja. So. Und das ist eine Vorstellung, die ganz vielen Fehlannahmen, auch rassistischen und chauvinistischen, zum Beispiel sexistischen oder so, Auffassungen zugrunde liegt. Ist richtig. Weiter. Man hat das Gefühl, dass man es in der Darstellung und in der Begründung des Gebotenen in Bezug auf Sorgfalt lieber mit dem materialistischen Naturforscher als mit dem dilettantischen Theosophen halten möchte. Ja, ist richtig. Es handelt sich darum, dass die Geisteswissenschaft in einer ungünstigen Lage ist, weil sie nur mit den Hypothesen und Theorien der materialistischen naturwissenschaftlichen Forscher in Disharmonie gerät, während es bei eingehender Beschäftigung mit solchen Dingen immer klarer wird, dass die tatsächlichen Ergebnisse der Naturwissenschaft, wenn sie erklärt werden sollen, gerade dazu zwingen, die Richtung der Geisteswissenschaft zu nehmen. Als Geistesforscher fühlt man sich bei sorgfältiger Prüfung in Übereinstimmung mit den Tatsachen, aber im Zwiespalt mit den Hypothesen und Theorien, die daraus gebildet werden. Will man den Menschen bis zu seinem Ursprung zurückverfolgen, so erscheint es der naturwissenschaftlichen Anschauung nur natürlich, diese im Anschluss an den Entwicklungsgang der Erde zu unternehmen. Dieses Zurückgehen wird bisher in der Biologie ganz im materialistischen Sinne durchgeführt, indem man nur das in Betracht zieht, was die äußeren chemischen und physikalischen Kräfte der Erde bewirken können. Die Erde war nach materialistischer Hypothese einmal ein gasförmiger Ball, aus dem durch Verdichtung und Abkühlung der jetzige Zustand entstanden ist? Ja, nein. Die Naturwissenschaft verfolgt diese Bildung weiter zurück und nimmt an, das ganze Sonnensystem sei ursprünglich in einer Art gasförmigen Zustand gewesen, wie es in der sogenannten Kantler-Plasschen Theorie niedergelegt ist. Gegen diese Anschauung ist neuerdings manches eingewendet worden, aber die neueren Hypothesen unterscheiden sich nicht prinzipiell von jener kantlerplastischen Theorie, insofern als sie alle materialistisch gedacht sind. Sie lassen den Urnebel in Rotation geraten, sodass sich durch ringförmige Abtrennung und Aufrollung nach und nach die Planeten und deren Monde bilden. Es lässt sich dieser Vorgang experimentell mit einem großen Öltropfen von entsprechendem spezifischen Gewicht in einem Glas Wasser recht schön vorführen, wenn man den Öltropfen durch eine passende Vorrichtung in Umdrehung setzt. Das erscheint dann als eine einfache Darstellung der Entstehung des Sonnensystems. Jetzt darfst du, weil ich Kopfweh kriege von diesem Gefasel. Ja, hast du jetzt irgendwie mittendrin aufgehört, oder was? Hier, an dem Absatz. Ich will ja jetzt zu seinen Verrücktheiten eigentlich kommen. Ja. Aber... Na, egal, lesen wir mal weiter. Mhm. Aber es ist eine feste Regel, dass man beim Experiment alles berücksichtigt und nichts vergisst, dass hier der Experimentator die Umdrehung besorgt und keineswegs das Recht besteht, diesen Versuch auf das Sonnensystem zu übertragen. Denn wo ist dort die drehende Ursache? Wenn man dieses nicht berücksichtigt, so steht man auf ungerechtfertigtem Boden. Oh, da ist die ganze Zeit nicht dran, ihr Dach. Gacke! Ja. Die Geisteswissenschaft sagt, es gibt nicht nur Materie im Welturnebel, sondern dieser ist von bewussten, geistigen Mächten und Kräften durchdrungen und dirigiert, denen die Bewegung zu verdanken ist, ohne dass wir dabei in Anthropomorphismus verfallen. Wenn sich ein Urnebel im Sinne von Kant Laplace gestaltet, so liegen geistige Einwirkungen denn zugrunde, wie auch in unserem physischen Körper ein Ich, auf dessen Nerven und Muskeln wirkt, ohne dass wir an eine schematische Übertragung auf die Weltbildung denken dürfen. Auch interessant, dass der Monsieur hier einfach mal ein Ich postuliert, von dem man bis heute überhaupt nicht weiß, also ob es das gibt oder ob es eine Illusion ist. Möglicherweise ist es, oder wahrscheinlich sogar ist es eine Illusion, die im Grunde genommen eine verbesserte Funktion des Menschen oder eine erhöhte Fitness des Menschen ermöglicht. Aber wie man das Ich nachweisen soll und welche Strukturen das Ich bedingen, weiß man nicht. Aber 1912 wusste der Monsieur das alles schon besser und sagt einfach mal, naja, es ist ja selbstverständlich so. Ja, so ist es ja auch. Also eine Scheinsicherheit, und das Lustige ist, dass er im selben Satz sagt, man soll nicht auf ungerechtfertigtem Boden stehen, indem man irgendwas behauptet. Das naja. Ist das zu eng. Aus der gebräuchlichen Darstellung der kantlerplastischen Theorie und den Folgerungen, die sich daran anschließen, kann man die Gestaltung der Erde nur ableiten, wenn man die Annahme macht, dass irgendwo einmal ein Riesenprofessor die Bewegung eingeleitet hat. Aber dann kommt man an einen bedenklichen Punkt, der... Das wäre mal ein geiler Pornoname. Für einen Pornodarsteller. Der Riesenprofessor. Oh nein. Nicht das. Tut so weh. Ja, nicht nur dein Gesicht, sondern auch von uns allen anderen Ohren und Hirne. Der Riesenprofessor. Ja, Claudia, danke. Aber dann kommt man an einen bedenklichen Punkt, der von tief denkenden Naturforschern gesehen worden ist, nämlich auf die Entstehung des Lebens auf unserem Erdplaneten. Ja, der ist jedenfalls von nicht tief denkenden Naturforschern nicht gesehen worden. Das stimmt. Man möchte annehmen, dass durch zufälliges Zusammentreten gewisser Substanzen durch eine sogenannte Urzeugung aus rein physikalisch-chemischen Verhältnissen das Leben entstanden sei. Das erinnert uns doch sehr stark an das komische Schloss vom letzten Mal. Ja, das stimmt. Wo auch diese unsägliche Apothekenanalogie voll zugemutet worden ist. Boah, ich habe das schon wieder völlig verdrängt, zum Glück. Die Unmöglichkeit dieser Annahme hat tiefdenkenden Naturforschern schon wieder, ja, also ne, alle, die nicht so tief denken, so die eher im Flachwasserdenker sind, die können sich gleich mal gehackt legen. Ja, sowieso ein gutes Hobby. Sich gehackt legen? Ja. Die Unmöglichkeit dieser Annahme hat tiefdenkenden Naturforschern wie Gustav Theodor Fechner einige Ideen zur Schöpfungs- und Entwicklungsgeschichte der Organismen, Leipzig 1873. Da wurde übrigens Entwicklung noch mit E, also Entwicklungsgeschichte, geschrieben. Mhm. Und dem Biografen Darwins, Wilhelm Pryor, Darwin, sein Leben und Wirken, Berlin 1896, eingeleuchtet. Sie konnten keine Möglichkeit finden, zu denken, dass auf einer leblosen Erde Leben entstehen kann. Ja. Wann war Pasteur? Weiß nicht, guck nach. 1000? Ich will nur kurz wissen, ob der das hätte wissen können oder nicht. Der Fregel da. Ach nee, ja gut, Pasteur. Oder das Experiment von Miller. Ja, 1822 hätte der wissen müssen. Und das suchst du jetzt nach Miller? Das nein. Ist. Egal. Wir sehen diese Denker der Geisteswissenschaft auf halbem Weg entgegenkommen, wenn sie diese Meinung aussprechen, die Erde sei zu Beginn ihres Werdens nicht ein physisch-chemischer Körper gewesen, wie sie in der Gegenwart erscheint und auf der sich Lebewesen in der ihnen eigentümlichen Weise fortpflanzen, sondern sie sei in urferner Vergangenheit anders gewesen. Diese Forscher dachten sich die Erde zu jener Zeit als einen großen Organismus, als ein einziges gewaltiges Lebewesen. Dann sei die Zeit gekommen, wo sich gewisse Substanzen als die eigentliche Lebenssubstanz sozusagen herauskristallisiert haben. Damit sei verknüpft, dass anstelle des Gesamtlebens der Erde das Leben an die einzelnen Lebewesen abgegeben worden sei, die uns heute als solche entgegentreten. Wie kann man sich so eine Scheiße überhaupt nur ausdenken? Auf welchen Drogen muss der? Ich meine, jetzt ist ja für ihn Leben eine Einheit, die man teilen kann und die also endlich ist, nehme ich mal an. Ja, manche Substanzen sind eben die Lebenssubstanzen. Ja, und das Beste. Dass die Erde hatte also eine Menge von Leben und die hat es dann abgegeben. Ja. Und ist jetzt tot dann, oder was? Ja, jetzt ist sie ein physikalisch-chemischer Körper. Es macht einen eigentümlichen Eindruck, wenn Pryor seine Gedanken auf den Urorganismus der Erde hinlenkt und sich die Vorstellung bildet, dessen Blut seien strömende Eisenflüsse, glühende Eisendämpfe gewesen, dessen Atem hätte die aus der Umgebung ein- und ausströmenden Wasserdämpfe, dessen Nahrung die herniederstürzenden Meteore gebildet. Das ist ein sonderbares Gemisch von materialistischen Vorstellungen, mit denen er aber Lebensvorgänge hat darstellen wollen. Ich finde es immer am allerlustigsten, wenn die Idioten bashen. Also das ist stimmt. So wie... Old die, Earth Creationists und New Earth Creationists. Nein, und wenn die Flat Earthers die Geozentristen bashen oder umgekehrt und sich gegenseitig auslachen und sagen, ihr Idioten, ihr glaubt, dass die Erde flach ist. Jetzt musst du wieder deine Musik anmachen. Achso, die Musik, ja, das würde dazu passen. Das wäre jedenfalls das gleiche wie der Steiner hier. Und er geht weiter und sagt, Forscher von solcher Denkungsart, ja, ein Wort, das man auch heutzutage nicht mehr oft hört, in diesen sprachlich verwahrlosten Zeiten. Forscher von solcher Denkungsart kommen, wie gesagt, der Geisteswissenschaft auf halbem Weg entgegen, indem sie zugeben, dass die Erde einmal ein lebendiger Organismus war, dessen Lebenskräfte jetzt spezialisiert in den mannigfaltigen Formen der Pflanzen- und Tierwelt auftreten. Ja. Aber eines fehlt, was die Geisteswissenschaft aus ihren Forschungsergebnissen der Erde zuschreiben muss. Ich glaube inzwischen, dass er mit Geisteswissenschaft meint, die Wissenschaft vom Geist. Also nicht Wissenschaften, zu deren Betreiben man vornehmlich den Geist benötigt, also keine Experimente macht, sondern nachdenkt und deren Gegenstand vornehmlich Hervorbringungen des Geistes sind. Ich glaube, dass er mit Geist wirklich was Übernatürliches meint. Ja, schon, aber er meint die Wissenschaft vom Geist, nicht die Wissenschaft, die über Produkte des Geistes unter Zuhilfenahme des Geistes betrieben werden. Ja, ja, ja. was wir normalen Leute unter Geisteswissenschaft verstehen. Ja, da stimme ich dir zu. Aber eines fehlt, was die Geisteswissenschaft aus ihren Forschungsergebnissen der Erde zuschreiben muss. Der Gedanke muss Platz greifen, dass der Leib der Erde nicht nur als lebendig, sondern auch als beseelt und durchgeistigt aufzufassen ist, sodass wir es mit unserem Erdplaneten nicht nur mit einem lebendigen Organismus, sondern auch mit einem beseelten und durchgeistigsten Wesen zu tun haben. Oh. Nun könnte man entgegen, laber nicht so eine Scheiße, du Schwachkopf. Ich meine natürlich, was tut man da anderes, als dass man den Geist, den man erklären will, schon hinlegt, als ihn von vornherein bestehend annimmt. Aha, Zirkelschluss. Das muss man aber tun, meine sehr verehrten Anwesenden, nach den Voraussetzungen einer Erkenntnistheorie, nach denen sich nirgends die höheren Naturreiche aus den Untergeordneten entwickeln können, nach denen niemals sich geistig-seelisches aus Lebendigem und niemals sich Lebendiges aus physisch-chemischem entwickeln kann. Ah, Begründung? Ja, das fehlt hier, ne? Klar. Okay, Schokolade ist ein Metall. Das ist meine Erkenntnistheorie. Nein, die Frage ist ja, also das heißt, nach dessen Auffassung muss ja dann auch eine Zygote schon Geist haben und Seele. Ja gut, das wird er schon behaupten, dass das so ist. Jetzt behauptet er gar nichts mehr. Also es gibt hier auch ne, die höheren Reiche aus den Untergeordneten. Ja, lies doch mal weiter, Schätzelein. Nach diesen Voraussetzungen kann das Höhere aus dem Niederen nur dadurch entstehen, dass geistig-seelisches im Materiellen arbeitet. Im letzten Vortrag, das war nämlich der Vortrag Die verborgenen Tiefen des Seelenlebens am 24. Februar 1912, haben wir gesehen, mit welchem Recht man bei dem Menschen sagen kann, dass er als geistig-seelisches Wesen im leiblich-materiellen arbeitet. Wer sich innerlich bis zur ersten Rückerinnerung zurückverfolgt, dem treten aus der Tiefe des Bewusstseins seine Erlebnisse alles, was er sich angeeignet hat, entgegen. Davon lebt und darin webt das Ich. Das Ich aber hat sich nicht erst bei seinem bewussten Auftreten gebildet, sondern es hat vorher in traumhaft dämmerhaftem Zustand des Kindes im Zusammenhang mit den sonstigen Seelenkräften erst das Werkzeug des Bewusstseins zubereitet. Es hat erst die individuellen Lebensenergien hineingearbeitet bis in die feinsten plastischen Ausgestaltungen des Gehirns, das es von seinen leiblichen Eltern geerbt hat. Was ist das denn Geiles? Das ist so richtig schön verrückten Romantik. Ja, also es ist ganz komisch. Also das ist wieder so einer, der diesen so einen Duktus, so einen halbwissenschaftlichen, gelehrten Duktus hat. Und so mit so einer Mischung, ich kann schon verstehen, dass das unlesbar ist, ne? Also dieses ganze Werk zu lesen hat wahrscheinlich nie jemand gemacht und dass das aber auch auf Leute, die ja bestimmte geistige Konstitution haben, irgendwie überzeugend wirkt, wenn dann da so ein Schwall irgendwie gelehrt wirkender und als hätte der, wüsste der was, wirkendes Gebrabbel auf einen dringt und man dann auch vor allem solchen massiven Menge von Geschwafel einfach steht, sodass der Eindruck erweckt wird, der hätte wirklich was zu sagen oder der wüsste was. Und es ist doch alles nur halb verrücktes, ausgedachtes. Kannst du sowas auch freestylen? Nee, also jetzt aus dem Stegreif nicht, aber der hat ja wahrscheinlich nichts anderes gemacht. Also der war verrückt bestimmt, aber auf eine ganz bestimmte Weise. Also der war bestimmt hochfunktionell verrückt oder so. Ja, so ist recht. Wie stehst du eigentlich zu den Flippers? Sobald wir das einsehen, sind wir nicht mehr weit davon entfernt, die menschliche Individualität zu früheren irdischen Leben zurückzuverfolgen, um die Kräfte zu erforschen, die in diesen früheren Leben vom Ich in seine gesamte Wesenheit hineingearbeitet worden sind. Also der haut ja einfach an dem Nebensatz auch Reinkarnation und frühere Leben einfach raus, als wäre das gesichert. So wie, ja, das weiß man ja. Weiß man ja auch. Muss man wissen. Weiß man ja auch. Ich war früher ein sehr dicker Zirkuselefant. Das stimmt. Erkennen wir dieses für unser gegenwärtiges Leben, so sehen wir damit auch ein, dass es nicht allein von unseren Vorfahren als Resultat geerbt wird, sondern dass in dem von ihm geerbten noch ein Spielraum für unser geistig-seelisches Wesen, für unser Ich vorhanden ist. Wenn uns das Ich aus einem kriechenden zu einem aufrechtgehenden Wesen macht, so sehen wir es dabei am Werk im Körper. Also das heißt, du erbst das Gehirn und dein Ich von deinen leiblichen Eltern und von deinem reinkarnierten ewigen Ich. Ach dem. Ja, sie schört. Ja. Das klingt sinnvoll. Wenn der Mensch bei genügender allgemeiner Entwicklung zur geistigen Schulung fortschreiten will, zu einer solchen Schulung, durch die er Einblicke in die geistige Welt erlangt, so kann er auf diese Entwicklung des Ich eine Methode anwenden, die in meinem Buch »Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?« geschildert ist. Das sieht draußen am Eingang für den Spottpreis von 183 Mark. Für eine Schutzgebühr von 200 Reichsmark umsonst bekommen können. Danach erlangt man, oder war da, nee, 1912 war noch nicht das mit der Inflation so schlimm. Danach erlangt man zunächst ein Bewusstsein davon, dass der Mensch sich nicht immer nur der körperlichen Sinne bedienen muss, um Wahrnehmung zu haben, sondern dass durch die Methode einer für jede Individualität anders zu machenden Meditation und Konzentration Fähigkeiten in sich entwickeln kann, die ohne die körperlichen Sinne zu Erlebnissen führen, die nur im geistig-seelischen Wesen gemacht werden, ohne Mitwirkung der physischen Leiblichkeit. Was bedeutet? Nee, das heißt einfach, dass der meint Drogen. Ja, aber wie kann er so einen Satz sagen, ohne sich dabei nicht komplett von oben bis unten einzukotzen? Wieso? Weil das so schreckliches Geschwurbel ist. Ja, weiß ich nicht. Ganz fürchterlich. Vielleicht findet er das gut. Ach so, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, das muss man immer mal für möglich halten. So, also weiter. Insbesondere ist es so, dass nach solcher Schulung der Betreffende die Empfindung hat, dass diese seine Erlebnisse übersinnlich sind, ohne im ersten Stadium imstande zu sein, sie in Begriffe und Worte zu kleiden. Da bei solchen Erlebnissen geistig-seelische Organe in Tätigkeit versetzt werden und das Gehirn nicht benutzt werden kann. Also es wird ja auch sehr vorausgesetzt, also dass von diesem ganzen Schwallomatrose, die der da verbrochen hat, ich nehme mal, also es wirkt so, als würde er viel voraussetzen an Kenntnissen oder an Einverständnissen mit dem, was er schon vorher da erzählt hat. Nicht das machen. Wieso? Ich will was machen. Nein, das ist nicht gut. Du machst es nur kaputt. Nein, ich will was tippen. Nein, lass mich tippen! Ah, lass mich tippen! Ich werde hier vom Tippen abgehalten. Ich bin behindert. Ich habe einen kaputten Rücken. Lass mich tippen. Mach mich nicht kaputt. So, Claudia, jetzt kommst du auf die stille Treppe. Wieso? Ich will tippen. Ich weiß, wir haben es alle verstanden. Jetzt sei friedlich. Lies weiter hier. Lust mehr. Ja, also das, was er gerade beschrieben hat, sind also im Prinzip zwei Leute, die sich zusammen bekiffen und danach nicht imstande sind zu reden, sondern sagen... Anders kann man sich zumindest nicht vorstellen. Es sei denn, man setzt voraus, dass irgendwo die geistige Welt existiert und Leute da rumeiern, die irgendwie auf uns einwirken. Nicht Leute. Die wir mit unseren körperlichen Sinnen nicht wahrnehmen. Das ist besser. Es besteht also zunächst eine unüberbrückbare Kluft. Erst mit Geduld und Ausdauer sieht der Übende die Zeit herankommen, in der er imstande ist, die übersinnliche. Jetzt ist übrigens Zeit für Reggae-Musik, nicht für Zirkusmusik. In der er imstande ist, die übersinnlichen Erlebnisse und Erkenntnisse herunterzubringen, sie in solche Begriffe und Worte zu kleiden, wie sie dem gewöhnlichen Leben entnommen sind. Das Gehirn selbst wird dabei als schwer zu überwindender Widerstand empfunden. Es muss, ähnlich wie beim Kind, das ungeschickte Gehirn erst dazu fähig gemacht werden, feinere Gestaltungen in sich hineinarbeiten zu lassen. Diese sind allerdings solche, die der Anatom im Gehirn nicht nachweisen kann. Auch geil. Einfach mal so, ja, ich behaupte das mal, aber das kann man nicht nachweisen. Das ist ja mein liebstes Gambit. Ich finde das auch schön, etwas in das Hirn einzuarbeiten. Das ist eine gute Metapher fürs Kiffen. So. Oder andere Drogen. Yeah. So kann man durch allmähliche Entwicklung auch an sich die einzelnen Phasen bewusst verfolgen, die sich bereits in der ersten Kindheit widerspiegeln und dort wie auch später sehen lassen, wie das geistig-seelische im Körperlichen an der Arbeit ist. Nun ist es keine unberechtigte Behauptung, wenn man sagt, es liegt in den gegenwärtigen Verhältnissen auf der Erde begründet, dass das aus den früheren Verkörperungen kommende geistig-seelische Wesen des Menschen nur imstande ist, den Spielraum zu benutzen, der durch die allgemeine Gestalt des physischen Körpers begrenzt ist. Ein Spielraum, über den die Vererbungsverhältnisse keine Macht haben, während das Übrige derart der Vererbung anheimgestellt ist, dass der Mensch seine Organe nur von Eltern erhalten kann, die ihm gleichgeartet sind. Also was jetzt? Ist das jetzt begrenzt durch den physischen Spielraum oder nicht? Weiß nicht, also auch diese umständliche... Gut, damals wusste man weder, dass die DNA... das Erbmaterial ist noch, wie vererbt wird. Das war zwar, Mendel gab es zwar schon, aber er sagt ja jetzt nur, dass man eben nur von seinen Eltern abstammen kann, also dass man seinen Eltern ähnlich ist an Organen oder so. Also, wohingegen, was kann man nicht vererben nochmal, was sagt er? Ja, hier den Teil des Ichs, der durch die Reinkarnation zum Beispiel zustande kommt. Logisch. So, ich überspringe jetzt einen Absatz, weil ich sonst kotzen muss. Dieses war ehedem so wirksam, dass es dasjenige gestalten konnte, was heute nur von der Vererbung vorbereitet hingenommen werden muss. Die Menschenseelen waren einstmals im Erdleib wirksam. Dieser konnte noch eine Substanz hergeben, die von der Seele unmittelbar zum physischen Erdmenschen umgebildet werden konnte, sobald sich die bildungsmächtigen Kräfte des geistig-seelischen Wesenskerns des Menschen des Leibes unseres Erdplaneten bemächtigen. Damals gab es noch keine Fortpflanzung. Das Zusammentreten des geistig-seelischen des Menschen mit der lebendigen Substanz des irdischen Leibes war imstande, einen Menschen nach Art seiner ursprünglichen irdischen Erscheinung hervorgehen zu lassen, den Menschen am Ursprung seines Erddaseins als einen von dem geistig-seelischen Wesenskern in harmonischer Art mit diesem herausgebildetes Geschöpf. Das mag als eine gewagte Hypothese erscheinen, kann aber nicht als absurd bezeichnet werden. Nein, das kann es nicht. Damals war der physische Leib des Erdplaneten, der jetzt von einer Lufthülle umgeben ist, in eine Geistesatmosphäre eingehüllt. Geil, wie der es einfach behauptet. Belege? Ja, ich habe das gesehen, als ich Hustenstiller gefressen habe, 3 Packungen. Ich frage mich, ob der das wirklich geglaubt hat. Also wie, ob der so ein Ron Hubbard war, der das ja zu keiner Sekunde, auch nur eine Millisekunde geglaubt hat, diese Scheiße, die er da verzapft hat. Auch bekanntermaßen hat er gesagt, er brauchte Geld und hat deswegen eine Religion gegründet und hat sich diese abartige Scheiße ausgedacht, die seine Opfer da aufgetischt kriegen. Oder ob der das wirklich geglaubt hat. Also ob der wirklich da... Ich glaube, dass der das wirklich geglaubt hat. Ich glaube es auch, weil der so viel... gut, ich kenne über die Lebensverhältnisse nichts, ob der reich war oder wie der da gelebt hat oder so, aber der hat ja einen derartigen enormen Output, dass man denkt, irgendwann reicht es ja auch, um reich zu werden, also um irgendwelchen armen Schweinen das da einzutrichtern und sich von denen alles Geld zu holen. Dass es schon sein kann, dass der das wirklich gemeint hat, was er da verzapft. Mhm. Und es geht jetzt auch nicht minder verrückt weiter. Wie es jetzt aus der Luft regnet, so gelangten einstmals aus der Geistesatmosphäre Geisteskeime auf die Erde, die dort in Anführungszeichen Menschen schufen. Jemandem, der sich sicher auf dem Boden der Naturwissenschaften, Boden der Naturwissenschaften steht, dreht sich bei solchen Vorstellungen, wie man zu sagen pflegt, der Magen um. Das Trotzdem stimmt. Muss noch etwas anderes gesagt werden, was auch wahr ist. Ja, mach doch mal. Wenn der Geistesforscher auf Erdepochen zurückblickt, in denen statt des Männlichen und des Weiblichen das Himmlische und das Irdische zusammenwirkten, so kommt ihm nur die Hypothese der Naturforscher in die Quere, keineswegs die neuerdings immer zahlreicher gefundenen Tatsachen. Hört, hört. Wieso bist du eigentlich überhaupt Naturforscher? Bin ich das? Was soll die Scheiße? Ich weiß ja gar nicht, ob ich das bin. Ja, auf jeden Fall bist du kein Geistesforscher. Ah ja. Finde ich nicht gut. Ernst Haeckel, den wir trotz allem als einen kühnen Naturforscher bezeichnen müssen, hielt in Lübeck im Jahr 1864 einen Vortrag über den Ursprung des Menschen, den er völlig in dem von ihm aufgefassten Darwinschen Sinne glaubte, erklären zu müssen. so wie auch jetzt die Naturforscher derselben Richtung sich gedrängt fühlen, die Entwicklungslinie von der Amöbe zu Lebewesen ähnlich denen im Affenreich zu ziehen als eines Vorfahren des heutigen Menschen. Aber das hat die neuere Forschung korrigiert, denn nirgends kann man an einen solch tierischen Vorfahren die erforderliche hohe Geistesorganisation heranbringen. Die Vertreter der heutigen Naturwissenschaft nehmen nicht mehr solche Dinge an, also auch keinen Vorfahren des Menschen, der irgendwie einer gegenwärtigen tierischen Gestalt ähnlich sei. Das stimmt. Keiner macht das. Niemand. In den gegenwärtigen Tierformen sieht man die im Niedergang begriffenen Bildungen höherer Formen. Daher wird für den Affen ein Vorfahr angenommen, der in den heutigen Affenformen nicht mehr lebt, und es wird eine andere Linie vorausgesetzt, die von diesem Vorfahren zum Menschen geführt hat. Beide führt man also auf einen gemeinsamen Vorfahren zurück, der unter anderen Bedingungen gelebt hat, als sie heute vorhanden sind. Dieser gemeinsame Vorfahr des Affen und des Menschen ist bislang anhand der Tatsachen geprüft nur ein hypothetisch konstruiertes Gedankengebilde. Gewisse Forscher haben sich genötigt gesehen, den Vorfahren von Mensch und Tier noch höher hinaufzurücken, hinter die höheren Säugetiere, wo ein hypothetisches Wesen gelebt haben soll, von dem sich durch allmählichen Niedergang die niedrigeren Säugetiere abgezweigt haben. Gleichzeitig soll sich von diesem Wesen ein Stamm gebildet haben, der hinauf zum Menschen geführt hat. Dabei werden auch die Affen von ursprünglicheren, niedrigeren Tierarten abgeleitet, von völlig hypothetischen Vorfahren, schon von der Bildung der Reptilien abstammend, während sich der Mensch von dort herrührend in eigener Linie bis heute entwickelt haben soll. Wie weit sind solche Gelehrten von der Geisteswissenschaft entfernt? Durch ihre Denkgewohnheiten sind sie veranlasst, sich physische Formen in ihrer Entwicklung in einer solchen Art vorzustellen, dass sie diese auch unter den heutigen irdischen Verhältnissen möglich sein könnten. Furchtbar. Ich will wieder die verrückten Sachen. Wir müssen beim nächsten Mal müssen wir mal irgendwas lesen, warum man nicht schon Suizidgedanken kriegt, wenn man sich das nur anhört. Mhm. Das stimmt. Das kann man sich auch nicht anhören. Ich glaube auch, dass das, wenn man das alles in einer Wurst durchsprechen würde, dass das ganz egal wäre, an welcher Stelle man reinhört. Mhm. Das ist ein so wie so ein Dröhnen, so ein Summen, so ein einfach so, das dann immer weitergeht. Ohne, ich weiß auch nicht, ich könnte jetzt nicht, ich kann mich da nicht drauf konzentrieren, ich könnte jetzt nicht sagen, ob der Absatz, der auf den da, den du gerade gelesen hast, folgt, ob der dazu passt oder nicht, ob das irgendwie inhaltlich zusammenhängt. Ja, gerade hat er einfach nur gesagt, Evolution ist eine Lüge! Ja, danke. So, jetzt will ich aber mal wieder was Verrücktes. Hier, du kannst doch mal hier weiterlesen. Bei meinen sehr verehrten Anwesenden Ausrufezeichen. Ja, also wir einigen uns mal darauf, dass wir jetzt nichts verpasst haben, weil es eh alles random Geschwafel ist. Und auch scheiße, falls man das bis jetzt noch nicht mitgekriegt haben sollte. Meine sehr verehrten Anwesenden, wer von einem materialistischen naturwissenschaftlichen Denken ausgeht, dem kann das heute Vorgetragene wie eine Absurdität erscheinen. Nein! Das ist ja verrückt. Nicht. Aber wenn die Forschungsergebnisse der Geisteswissenschaft mit dem gleichen Ernst wie die der Naturwissenschaft genommen würden, so könnte sich bald zeigen, dass man auf beiden Wegen in verschiedener Art zu Tatsachen kommt, die der Naturforscher einsehen kann, wenn er ehrlich ist und auf dem Boden der Tatsachen stehen bleibt, ohne sich von fantastischen Erklärungen beirren zu lassen. The irony! It burns! Ah, it burns! Das ist sehr schön. Wenn ich also sage, ja, ich habe in meinem Geist die Tatsache entdeckt, dass der Gott Skubo den Mars in das Weltall geschissen hat. Kannst du mal aufhören, das so ins Lächerliche zu ziehen? Dann kommen wir im Prinzip, der Naturforscher und ich, zur gleichen Auffassung, nämlich, dass der Mars da ist, nicht wahr? Und so bräunlich auch. Ja, und eben, deswegen ja. Und wie der Vorgang des In-die-Welt-Geratens nun letztlich sich vollzogen hat, ob durch Skubos Schiss oder die von diesen verrückten Naturforschern angenommenen Theorien, das ist ja letztlich primär. Ja, also ich finde, du ziehst das jetzt ein bisschen zu sehr ins Lächerliche, denn es geht hier ja nicht um deinen komischen Scheißgott, sondern es geht darum... Skubo für dich. Skubo-Scheißgott, sondern es geht darum, dass aus der Geistesatmosphäre Geisteskeime auf die Erde geregnet sind. Nein. Es geht darum, dass man dasselbe Phänomen auf unterschiedliche Weisen erklären kann. Ja, aber Rudolf Steiner... Nämlich fantastische Erklärung. Rudolf Steiner hat recht. Ja, eben. Denn diese Tatsachen belegen aufs Beste, was heute als Gang der Erdentwicklung, wenn auch nur... in einigen Hauptzügen charakterisiert worden ist. Für den Menschen ist dabei wichtig, in den Vordergrund zu stellen, dass nicht sein geistig-seelisches das Ergebnis des leiblichen Entwicklung ist, sondern vielmehr, dass der Leib das Ergebnis des geistig-seelischen ist, dass der bildungsfähigen organischen Substanz der Erde seine Formen aufgeprägt hat. Die äußere Forschung widerspricht nicht der selbstständigen Bedeutung des geistig-seelischen im Menschen, sondern die Naturwissenschaft bekräftigt bei jedem tieferen sich Versenken des Menschen in sein eigenes Wesen das Verhältnis, in dem er zur Welt, zu Geist und Materie steht, das wir in Abwandlung von Goethes Wort so zusammenfassen können. Der hatte übrigens so einen Goethe-Tick, der Steiner. Vom Geiste kommt des Menschen Seele, im Geiste webt des Menschen Leben, zum Geiste strebt des Menschen Wesen. Aha. Das war's? Offenbar. Das war's. Ja, das war ja sehr schön. Nicht. Nicht. Ja, also, wir kennen uns natürlich nicht mit Steiner aus und haben, wie es unsere liebenswerte Art ist, auch nicht recherchiert. Das hat ja der freundliche Erik Danielski für uns übernommen. Was, das Recherchieren? Ja. Der hat sich super viel Mühe gemacht. Hier ist noch eine Seite. Ah. Ja, nein, ich meine, ich weiß nicht, ob unser Leser sich, Hörer sich mit Steiner jetzt auskennt. Es gibt übrigens demnächst einen Skeptics in the Pub über den Scheiß mit dem. Das stimmt. Über dieses Thema. Ja, von André Sebastian. Genau. Grüße. Wir gehen natürlich dahin, das ist ja hier in Köln, nicht wahr? Das ist richtig. Der kennt sich da auf jeden Fall mit besser aus, aber ich glaube, der würde uns zustimmen, dass also dieses Geschwafel sehr problematisch ist. Und der Steiner hat, soweit ich das weiß, ja auch viel Einfluss nicht nur auf diese Pädagogik gehabt mit Waldorf und so, sondern auch irgendwie Landwirtschaft und so. Diese ganze Demeter-Scheiße, ja. Das stimmt. Und ich war ja auch auf diesem verrückten Hebammenvortrag, da muss ich ja die ganze Zeit dran denken gerade. Ja. Das kann man auch in meinem und in Cornelius' Blog nachlesen. Anthroposophische Medizin. Ja. Also hier jedenfalls gibt es noch eine Kurzbiografie über den Steiner aus diesem Werk. Also die wird wahrscheinlich entsprechend lobhudelig ausfallen. Hier heißt es, Rudolf Steiner, 1861 bis 1925, hat die moderne Naturwissenschaft durch eine umfassende Wissenschaft des übersinnlich-geistigen ergänzt. Seine Anthroposophie ist in der heutigen Kultur eine einzigartige Herausforderung zur Überwindung des Materialismus, dieser leidvollen Sackgasse der Menschheitentwicklung. Da, da, da, da. Steiners Geisteswissenschaft ist keine bloße Theorie. Ihre Fruchtbarkeit zeigt sich vor allem in der Erneuerung verschiedener Bereiche des Lebens. Also ist das jetzt ein Synonym Geisteswissenschaft? Also die Geisteswissenschaft von Steiner ist Anthroposophie oder was? Vermutlich. Vor allem bis auf Mathematik, wo man sich jetzt streiten könnte, ob das eine Geisteswissenschaft ist, sind ja Geisteswissenschaften gar nicht in der Lage, irgendetwas zu belegen oder zu beweisen. Also ja. Das heißt, dass keine Experimente gemacht werden, um irgendwelche neuen Erkenntnisse zu gewinnen, sondern es wird eben nachgedacht und kommentiert und kritisiert und analysiert und so, aber die Richtigkeit dieser Anthroposophie ist ja damit gar nicht bewiesen, das ist ja alles nur Behauptung. Ja, natürlich, aber der macht sich ja auch überhaupt keine Mühe, seine Behauptungen zu belegen. Genau, das meine ich ja. Ja, also so nicht mal so ein Weil, also er sagt hier, also dann hat aus der Geistwolke das Geistkeim-Ding auf die Erde geregnet. Deswegen sage ich ja, Skubo ist ja, genauso. Aber der sagt relevant. Eben nicht mal Weil, sondern das ist einfach so, also Skubo oder hier, ich habe auch mal so eine Religion mit fliegenden Bären gegründet, die aus den Augen schießen können und jemanden dann töten. Was denn für Beeren? Preiselbeeren oder? Nee, Braunbeeren. Brombeeren? Braunbeeren! Steiners Geisteswissenschaft ist keine bloße Theorie. Ihre Fruchtbarkeit zeigt sie vor allem in der Erneuerung verschiedener Bereiche des Lebens, der Erziehung, der Medizin, der Kunst, der Religion, der Landwirtschaft bis hin zu einer gesunden Dreigliederung des ganzen sozialen Organismus, in der Kultur, Rechtsleben und Wirtschaft genügend voneinander unabhängig gestaltet werden und sich dadurch gesund entfalten können. Von der etablierten Kultur ist Rudolf Steiner bis heute im Wesentlichen ignoriert worden. Warum? Dies vielleicht deshalb, jetzt kommt's, weil viele Menschen vor der Wahl zwischen Macht und Menschlichkeit, zwischen Geld und Geist zurückschrecken. Das wird sein. Oder es ist einfach nur bad shit fucking crazy. Ja, oder weil es einfach nicht funktioniert. Also es gab ja schon mal den Fall von Lysenko, diesem russischen Kasparkopf, der sich irgendeine kommunistische Landwirtschaft ausgedacht hat und fand, also dass die richtigen Leute mit ihrer Genetik, das würde also nicht den Doktrinen des Kommunismus entsprechen, hat sich selbst was ausgedacht. Daraufhin gab es da ein paar Hungersnöte, nachdem die Erträge genau null waren. Und vielleicht hat man sich gedacht, naja, bevor wir jetzt den Steiner hier auf unseren Feldern rummurksen lassen und irgendwie mit Glöckchen an den Genitalien über die Felder eiern lassen, damit die Feldgeister, die Pflanzen wachsen. Oh, das wäre voll witzig. Haben die gesagt, lassen wir es mal lieber so, wie es ist. Können wir das bitte machen? Warum, wie es dazu kommen konnte, dass dieser Schwachkopf da irgendwie Schulen verbrechen konnte, also diese Waldorfschulen, das keine Ahnung, das müsste mal irgendwer erklären, warum man da also diesen Quatsch einfach ernst genommen hat. Vielleicht ist das irgendwie in die gleiche Kerbe schlagend wie dieses Heilpraktiker-Unwesen, dass man da irgendwie jeden mal murksen lässt, der möchte oder so. Also, in dieser Wahl. Ja, in dieser Wahl liegt jene innere Erfahrung der Freiheit, die vor 2000 Jahren allen Menschen ermöglicht gemacht wurde. Wieso 2000 Jahren? Jesus wieder oder was? Vermutlich. Ach nein, ernsthaft hat er mit Jesus auch rumgemacht? Ich weiß es nicht, ist mir aber auch völlig wurscht. Ach nee. Ja, egal. Also ja, allen Menschen möglich gemacht wurde und die zu einer zunehmenden Scheidung der Geister in der Menschheit führt. Die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners kann weder ein elitäres noch ein Massenphänomen sein. Einerseits kann nur der einzelne Mensch in seiner Freiheit dazu Stellung nehmen und sie ergreifen. Andererseits kann dieser Einzelne in allen Schichten der Gesellschaft und in allen Völkern und Religionen der Menschheit seine Wurzeln haben. Ja, es gibt ja immer ein paar, die denen nichts zu doof ist. Ach, hier gibt es eine Tabelle mit den Fachausdrücken der Geisteswissenschaft. Das ist interessant. Die sind unterteilt nach Mensch- und Erdentwicklung, das Wesen des Menschen, Dreiheit in Mensch und Welt, Naturelemente und Stufen der Einweihung. Du hattest doch... okay. Okay, also Jesus hat auch eine Rolle gespielt hier. Dreiheit in Mensch und Welt, geistige Wesen, da gibt es nämlich drei Stück. Luzifer, Christus und Ahriman. Was ist mit Herrn Müller? Moment mal. Und Evangelium? Diabolos? Streben nach Gleichgewicht? Und Satanas? Geistig? Was? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also da geistige Wesen, Luzifer, Christus, Ahriman. Ja. So, moralisch ist Luzifer hemmend, Christus fördernd und Ahriman hemmend. Physisch bewirkt Luzifer eine Entzündung, Christus das Streben nach Gleichgewicht und Ahriman Sklerose. Ja, aber was hat das denn mit Evangelium zu tun? Im Evangelium irgendwas ist mit Luzifer und Diabolos, mit Christus und Streben nach Gleichgewicht. Ich glaube, du interpretierst das falsch. Ich glaube, du interpretierst das falsch. Hier, die Körperhöhlen, physischer Körper, Ätherleib, Bildekräfteleib, Astralleib. Das warst du doch da gehört, oder nicht? Seelenkräfte, Empfindungsseele, Gemüts- oder Verstandesseele, Bewusstseinsseele. Geistesglieder, Geist selbst, Lebensgeist, Geistesmensch. Aus 9 wird 7. Achso, das sind dann jetzt die drei Dinger zusammengefasst. Ah, 7 planetarische Zustände der Erde. Saturnerde, Sonnenerde, Monderde. Erde, Jupitererde, Venuserde, Vulkanerde. Oh, ich will mir auch so verrückte Sachen ausdenken. Stufen der Einweihung. Erstens Imagination. Bilder sehen. In der Akasha-Chronik. Zweitens Inspiration. Worte hören in der Seelenwelt, Astralwelt. Intuition. Wesen erkennen in der geistigen Welt. Geil. Ich will mir auch sowas ausdenken. So, aber wir schweifen ab. Wir sind ja jetzt durch mit diesem großartigen Buch. Aber das meine ich, ne? Es gibt hier so eine ganze Tabelle von so Fachwörtern oder irgendwie umgedeuteten Begriffen, die der da verwendet, um das Ganze noch mehr zu einzutrüben und eine Nachvollziehbarkeit zu erschweren. Also so wie Hegel und Heidegger das gemacht haben, dass man dann einfach irgendwelche Worte erfunden hat. Ja, ist besser. So, aber nun. Also gut, das war's mit Rudolf Steiner. Da gibt es sicherlich sehr viel mehr dazu zu sagen. Ich fand es schon mehr als zu ertragen war, dass hier dieser Auszug, schön war es nicht. Nee. Ich will mal was richtig Lustigeres lesen. Das macht mich eigentlich nur betroffen, wenn ich das lese. Ja, wir brauchen mal wieder so ein Selbsthilfebuch über irgendwie Strull dich froh mit irgendwas im Zoo. Genau. So, hier mach mal das weg, damit wir das machen können. Oder gib das selber ein. So. Wir haben nämlich ein wunderschönes Fundstück, nämlich die Praxis Omeria mit dem kosmischen Wetterbericht der Liebe. Gehen wir erstmal auf die Praxis. Kann man sagen, Fundstück der Woche ja eigentlich nicht. Das würde ja heißen, dass wir jede Woche was machen. Genau. Oh, wir sehen hier, sehr schön, mental, neues Wort Fitness, natürlich geschützt, ja, also ein Markenname bei Omeria. Und da haben wir also ein Gehirn, das kleine Ärmchen und Beinchen hat und ein Gewicht hebt. Mhm. Weil das Gehirn ja Kraft in seinen sehr dünnen Ärmchen braucht. Ja, das ist sehr wichtig. Hier an der Seite haben wir also die Unterkategorien. Bist du vorbereitet auf den Aufstieg? 3 Fragezeichen. Jeshua Live-Fragen, Channeling mit Ulrike Heidler durch Giovanni der Gral. Also NWO als Engel des Lichts, 3 Fragezeichen. Wir haben hier also auch so, wie immer bei allen Crackpot-Seiten ist auch diese Seite sehr hässlich. Die ist jetzt zwar leider nicht pink, wie das normalerweise ist, mit gelber Schrift drauf, sondern sie ist weiß, aber an dem linken Balken sind natürlich die Schrift, also die einzelnen Links in mindestens 4 verschiedenen Farben. Und die Schriftart ist auch wechselnd andauernd, also schon nicht sehr schön. Also wir wollen uns ja dem kosmischen Wetterbericht der Liebe widmen. Das ist gut. Und nicht in Fernheilungen über Skype. Also wer jetzt interessiert, www.praxis-umeria.de. So, hier unser Messteam. Das sind dann so mehrere bizarre Typen. Dann kommen da YouTube-Videos. Die Fotos sind geil. Da sind 3 Fotos. Eine so eine Olle, die das sehr wahrscheinlich mit der Webcam gemacht hat, das Bild. Dann einem, der in die Kamera verrutscht ist, weil der ungefähr einen halben Kopf kleiner aussieht. Wo aber oben am Foto noch ein halber Meter Platz ist und dann einen so ein bräsiger... Nee, guck mal, der hat sich da reingeschnitten. Und dann so ein bräsiger Opi, der an seiner Brille kaut und versucht, clever auszusehen. Ja. Ah, der kommt da unten in so einem Video auch. Genau. So. Der heißt Graul. Geilon. Ja, hier, komm, da unten ist die aktuelle Messung. Ah, okay. So, was ist denn heute für ein Tag? Weiß ich doch nicht. Das ist ja alles unaktuell. Ah, nee, da muss man ganz nach unten... gehen. So, hier, 24.08. Um 8 Uhr haben wir eine Messung. Der Wert ist 960 Septatringitilliarden. Also das 282.352-fache von gestern. 10 hoch 225 ist das übrigens für die Leute, die das ausrechnen wollen. Oh, da kommt Gogol. Sehr schön. Ja, die erfinden einfach Zahlen, das finde ich sehr gut. Was ist denn jetzt eigentlich, wofür stehen diese Zahlen denn eigentlich so? Ja, die Energie, die Messe, die Liebe, die da... Hier, Energiesteigerung. Guck. Nee, hier Anmerkungen zur täglichen Energiesteigerung, genau. Bovis Energiewert, das wird das wohl sein. Also am Anfang haben wir Sekidilliarden, dann Novemdizillionen, Oktodezillion, guck mal, krass, wie viel Liebesenergie da unterwegs ist. Ja, das stimmt. Also da sind auch relativ viele rote Markierungen, die dann sagen, das ist der höchste Wert, der hier erreicht wurde. An diesen Worten kann man sich dann auch schon mal merken, was man später so in 4 bis 8 Jahren beim Saturn sagen muss, wenn man zum Beispiel sagen möchte, ich möchte eine neue Festplatte, da sollte aber eine Septa-Trigentiliarde Byte drauf sein. Ja, oder eine Quadro-Trigentiliarde. Ja, das ist ja schon in 2 Jahren überholt. Ja, das stimmt. Hier, und dann, also gestern hatten wir nur 3,5 Septa-Trigentilionen und heute haben wir 960. Ein göttliches Geschenk an jede lebende Seele. Achtung, hallo Freunde, aus energetischen Gründen wird dieses Video nur zeitweilig freigeschaltet. Danke für euer Verständnis. Oh. So ihr den Wunsch habt, eine energetische Reinigung MF2 bei Umeria zu erfahren oder Kommasetzen zu lernen, so meldet euch bitte über Skype ebooksgiovanni.der.graal an. Euer Gio. Hier eine Tabelle zum besseren Verstehen und Ansehen der Schwingungssteigerung ab dem 7. April 2014. Was ist denn da passiert? War das der Tag 0? Vermutlich. Da ist die Schwingung gestiegen. Ich weiß auch gar nicht, wie die das messen. Erfinden die einfach irgendeine Zahl? Sitzen die da oder was sind deren Messgeräte? Ich nehme an, Finger ablutschen und in den Wind halten. Ich muss nochmal eben gucken. Gogol ist doch so eine Einheit. Gogol ist eine 1 mit 109. Genau, und es gab doch noch einen höheren Wert. Wie heißt der? Mega-Gogol oder was? Gogolissimo, glaube ich, war der Fachbegriff. Ein plausibles Szenario. Hier, du musst, das ist doch nur der Typ. Ja, vielleicht steht da ja mal so ein Link. Ja, da oben, bei Gogol Begriffserklärung. Wo? Ganz oben. Da. Klick. Denn hier bei der Praxis Umeria wird mit Gogol gearbeitet. Gogol Bordello, eine Punkband. Ist das gemeint? Ich glaube, das schreibt man anders. Mit 2 O. Ja. Aha, Gogol Plex ist das Wort, was ja, ich suchte. Ja, das stimmt. Also ein Gogol ist eine 10 hoch 100. Und das Ganze ist doch irgendwie so scherzhaft. Es gab doch auch mal die Bezeichnung irgendwie, Gogol Plex ist eine 1 mit so vielen Nullen, wie man auf eine DIN A4-Seite kriegt oder irgend sowas war das. Okay. Ja. Ja. Also hier steht es auch, der praktische Nutzen ist gering. Also ich möchte Gogolissimo einführen. Mhm. Das gefällt mir viel besser. Aha, Gogol Plex ist 10 hoch Gogol, verstehe. Ja. Gogol Plex gibt es auch noch. Es gibt auch Gogol Plex. Ja, das ist ja logisch. Naja, wir wissen jedenfalls, dass Google seinen Namen daher hat von dieser Gogol-Sache. Und ich finde es lustig, dass hier Praxis Umeria auch mit Gogol arbeitet. Steht da noch was drunter unter diesem Wetterbericht der Liebe? Also, die nennen das Tsunami-Welle deshalb, weil das ist ein Balkendiagramm, kann man sagen. Auf der X-Achse sind Daten vom 7.4. bis heute und auf der Y-Achse sind irgendwelche Zahlen. Die Liebesschwingungen. Nein, Zahlenwerte, da steht keine Einheit dabei. Ja, aber das sind die Liebesschwingungen. Ja, und die Kurve steigt im Grunde genommen exponentiell, also die Kurve, die sich durch diese Balken, die da sind, andeutet, steigt mehr oder weniger exponentiell an. Ja, und das ist eine galaktische Welle, wie du da unten weiterlesen kannst. Die herrliche Tsunami-Welle. Und irgendwann am 21.07. erreicht das Ganze ein Gogol oder sowas. Zum ersten Mal, ja. Und dann steigt eben immer weiter an und am 15.08. Gogol 2. Ja. Ja. Crazy. Und es ist auch egal, in welchen Werten sie nun ausgedrückt wird. Ja, das ist sehr schön. Gucken wir mal, ob wir auf der Seite noch irgendwas anderes Gutes finden. Kann man eines nicht leugnen, weil so viele Menschen, sogar Wissenschaftler, ja, sogar diese, sie auch messen, dass diese galaktische Welle real ist und ihre Auswirkungen immer mehr zeigt, auch im Außen. Ja. Viel Freude beim Studieren dieser Tabelle. Ja, das ist auch so schwierig. Ja, Das stimmt. Was hat das denn jetzt mit Wetter zu tun eigentlich? Oh, das Video ist aus energetischen Gründen gerade... Freigeschaltet? Komm schon. Oh nein, sieht schlecht aus. Nee, 0 Minuten. Ja, das... Also aus energetischen Gründen ist das Video gerade nicht zu sehen. Mhm. Und dieser lustige Fatty hier... Mhm. Auch energetisch leider jetzt nicht. Du musst auch schon richtig draufklicken dann. Habe ich ja. Mehr kann ich nicht. Ja, doch, da geht's. Oh dann. Ja, jetzt geht's. Los, komm schon, erzähl's uns. Das ist, glaube ich... Du hast keinen Ton an, da kann man dann auch nichts hören. Ja, erstmal, es läuft ja gar nicht. Außerdem dauert, da steht, da steht noch Gogol-Minuten. Nee, das scheint nicht zu gehen. Achso. Oh. Hier, wie wär's denn mit aktuelles Channeling? Das, aber was ist das denn jetzt mit Wetter? Das ist der Messstrom von der Liebe im Kosmos. Also das finde ich jetzt blöd, ne? Da steht gar nichts. Ja, das ist ja auch selbsterklärend. Das ist ja auch selbsterklärend. Ein göttliches Geschenk an ihr Leben. Wie denkt man sich so einen Irrsinn eigentlich aus? Bist du schon vorbereitet auf den Aufstieg? Klick mal da drauf. Wo ist das? Ganz oben. Ganz oben. Ah. Ja, das sehen wir ja jetzt. Oh, wow, da ist wieder der Jesus. Ja, der sieht aber eher aus wie so eine Mischung aus Mel Gibson, Hugh Jackman und Jesus. Hm. Der hat auch so eine ziemliche Knollennase. Ja, das stimmt. Parousia, Wiederkehr. Wie sieht sie aus? Bist du vorbereitet? 3 Fragezeichen. Ja, du musst da draufklicken, damit du das PDF lesen kannst. Aha. Wie sieht dieser Aufstieg aus? Was bedeutet es für die Umstände der Veränderung Gaias und des Aufstiegs betreffend, vorbereitet zu sein? Oh. Okay, wenn ich da draufklicke, passiert was? Oh, es gibt ein PDF. Vorbereitet von Giovanni der Gral. Ja, der heißt Giovanni der Gral. Also, ich gucke mal, ich hoffe, ich habe jetzt keinen Virus geladen mir. Oh, das PDF ist schon mal potthässlich. Bunt, bunt. Drei Seiten... Ah, Dieter also Bröhrs. Große Schriften, bunt, dann zum Teil rosa unterlegte, lilane Schrift. Bist du vorbereitet? Steht da oben in Großbuchstaben. In Rot mit 3 Fragezeichen. Furchtbar. Dann so schlechte Bilder. Das ist ganz schlimm. Ah, eine Liste. Das geben wir noch dem Leser mit und dann ist es auch gut. Also, ihr braucht einen Campingkoffer für den Aufstieg. Mit Aufsatzlampe und Kartuschen. Große 5 Liter Glasflaschen. Und einen leeren Kunststoffkanister. Da würde ich vorsichtig sein, das kann man nicht wiederverwenden, wenn man nachher noch auf ein Metal-Festival will. Da sind Glasflaschen verboten. Ja. Ein Osmosefilter und MMS in Tropfenform natürlich. Ein Wundermittel, wenn es um die Gesundheit und Wasser geht. Ja, dann gibt es einen Link zu Amazon. Und noch ein Buch in Taschenbuchformat von Jim Humble mit Erklärungen und Erfahrungen, wie man MMS anwendet. Denn dann werden wir viel Zeit haben zum Lesen mit Lampe, also Lesebrille einpacken. Einige kleine Töpfe und Gefäße zur Nahrungszubereitung, genug Kerzen für ein paar Wochen und sparsam damit umgehen und Zündhölzer, keine Piezo-Anzünder. Piezo. Und so weiter, weil das durch die Magnetstörung alles nicht mehr funktionieren wird. Achso, ja. Eine Magnetstörung gibt es auch. Ja, natürlich. Dann haben sie das für die Idioten, die das nicht lesen können, nochmal abgebildet. Ich persönlich habe jetzt noch ein Operationsbesteck dabei, um auch erste Hilfe in Großbuchstaben leisten zu können, wenn notwendig. Dies rate ich aber nur ausgebildeten Sanitätern an mit Erfahrung in Nothilfe. Hier sei zu bemerken, dass wir die vegane oder Lichtnahrung weniger brauchen. Ich glaube, wir, die vegane oder Lichtnahrungskonsumenten, weniger brauchen. Das steht da aber nicht. Ja, aber der ist ja auch nicht sehr klug. Vielleicht sollte der mal was essen. Ich habe aber mit meinen Reserven vorgesehen, auch anderen Menschen in der Not zu helfen, die keine Veganer sind, deshalb Nahrungsreserven eingepackt. Zwieback, Salzstangen, Trockengemüse, Salz und Zucker und Teigwaren und Reis. Das ist aber alles vegan. Wieso Menschen, die keine Veganer sind? Egal. Ah, jetzt ist das auf jetzt Englisch. Jetzt wechselt das einfach so auf Englisch. Ja, das ist die Übersetzung. Aber nur eine abgekürzte Form. Mal gucken, ob das gutes Englisch ist. Here you will find a list of all that I personally almost completely in a special carrying bag. Bis wheels, also das Verb fehlte da auch. Was stored in it? With the opportunity to move hereafter, was stored in it and next to it together. A sleeping bag, mosquito net, a large plastic plane and a rubber pad. Das stand doch oben gar nicht. Ja, das stimmt. Achso, doch. Ja, ja. Food Reserve, Rusk, Pretzelsticks, Dried Vegetable Salt and Sugar Pasta and other more. Danke euch allen, diese Notiz zu teilen, weil viele Menschen nur einseitig informiert sind oder gar nicht. Danke, euer Gio. Thanks to Spretzes notice to help, other can understand, Gio. Oh Mann. Großartig. Ja, also da ist also alles zusammen, Dieter Bröers, MMS, Channeling, alles völlig gaga. Aber wir beschäftigen uns jetzt nicht weiter damit, wir schließen die wunderbare Lesestunde an dieser Stelle ab. Heute darf ich die Musik aussuchen und deswegen beglücke ich euch mit ein wenig Cephalic Carnage mit dem wunderschönen und friedfertigen Titel Endless Cycle of Violence. Ja, und wenn wir zum Zeitpunkt, wo wir möglicherweise irgendwann die nächste Lesestunde machen, werden nicht gestorben sein werden, dann gibt es die in der Zukunft, vorausgesetzt der kosmische Wetterbericht der Liebe lässt es zu und steigt über Gogolplex, Plex, Plex, Plex, Plex, Plex, Plex, Plex, Plex, Plex. Ave Gaia und bis zum nächsten Mal. Und noch einen charmanten Nachmittag.